السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي بيجي شفتها. ميجي الله سبحانه وتعالى ويزيجنن. Ich möchte إن شاء الله تعالى eine neue kurze Video reihe starten. Mit kleinen kurzen Videos, die euch step by step helfen, der Heirat näher zu kommen. Also für die Geschwister, die noch heiraten möchten, möchte ich inshallah ta'ala kurze Videos machen, inshallah ta'ala, die euch dabei helfen sollen, wie ihr heiraten könnt. Denn die meisten stellen sich diese Frage, wie kann ich heiraten? Oder sie sagen, ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht wie. Und ich möchte euch inshallah ta'ala dabei helfen, bei Kurzvideos, in diesen Kurzvideos, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Inshallah ta'ala werden wir später auch detailliert in diese Themenbereiche reingehen und das in Unterrichtsform weitergeben. Aber hier vorab, inshallah ta'ala, kurze Tipps, die euch schon helfen können, euch der Heirat zu nähren, inshallah ta'ala. Und in diesen Videos werdet ihr enthalten sehen, also was kann ich tun, was ist für mich wichtig, worauf soll ich achten, wo passe ich auf, wo kann ich nach einem Ehepartner suchen, ist Facebook dafür geeignet, kann ich in der Moschee einfach nachfragen und wenn ich jemanden gefunden habe, wie gehe ich dann vor, was mache ich, auf was muss ich achten, all diese Sachen, inshallah ta'ala, werden wir Step by Step, Video für Video bearbeiten. Wir fangen auch direkt mit dem ersten an, inshallah ta'ala. Das erste, worauf du achten musst, wenn du heiraten möchtest, wenn du die Absicht hast zu heiraten und sagst, ich möchte gerne heiraten, ist, schau auf dich selbst. Was bedeutet das? Schau auf dich selbst, was hast du zu bieten? Betest du, fastest du, gibst du deine Zakat, liest du viel Koran? Trägst du ein Bart oder ein Hijab? Wie ist dein Aussehen? Wie ist dein Inneres? Was hast du zu bieten? Schau auf das. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Denn nur ein Ali kann eine Fatima heiraten und nur eine Fatima kann einen Ali heiraten. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Das heißt, du kannst nicht, wenn du nichts mit der Religion zu tun hast, außer mit deinem Namen, fordern, dass du eine rechtschaffene Ehefrau hast, gläubig, bedeckt und auf dich hört. Oder einen rechtschaffenen Mann, du hast nichts mit der Religion zu tun, man hat keinen Unterschied zwischen dir und den anderen, aber du möchtest, dass der Mann praktizierend ist, ein Talibul Ilm vielleicht sogar ist und betet, fastet und all diese Sachen erfüllst du nicht. Deswegen, wenn du heiraten möchtest, schau, was du zu bieten hast, denn das, was du zu bieten hast, mindestens kannst du diese Sachen von deinem Ehepartner anfordern. Und das ist, inshallah ta'ala, der erste Step. Und falls du sagst, ich möchte, aber ich habe diese Eigenschaft nicht, ich schaffe es nicht täglich, zu Koran zu lesen, aber ich möchte, dass mein Ehepartner Koran liest, ich schaffe es nicht, Hijab zu tragen, aber ich möchte, dass mein Mann Bart trägt oder andersherum, dann eigne dir diese Eigenschaften erst an, bevor du auf die Suche gehst. Eigne dir diese Eigenschaften, die du bei deiner Frau, bei deinem Mann oder bei deiner zukünftigen Frau, bei deinem zukünftigen Mann möchtest oder sehen willst, eigne sie dir erstmal selber an und dann mach dich auf den Weg zur Heirat. Meine lieben Geschwister, das war inshallah ta'ala der erste Teil, der erste Step mit einer kurzen Erklärung. Wenn du wissen willst, wie es dann weitergeht, abonniere diesen Kanal inshallah ta'ala und erwarte die nächsten Videos. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.